Sladek oder die Schwarze Armee und Sladek, der schwarze Reichswehrmann. Beides Versuche, all die Umbrüche bis hin zur Katastrophe mitsamt all diesen sogenannten vaterländischen Geheimverbänden als Resultat der gesellschaftlichen und profitwirtschaftlichen Bedingungen darzustellen und daraus als folgerichtiges Ergebnis der Entwicklung, die man die Geldwerdung des Menschen nennen könnte. Dieser so gewordene, dieser Sladek, in seiner Hilf- und Sprachlosigkeit schon ganz horvatisch, der sei, so sagte Ödön von Horvath selbst, der sei der Prototyp des Mitläufers. Regisseur Götz Fritsch ist es in diesem, dem Hörspiel des Jahres 2001, gelungen, die beiden Sladek-Stücke nahtlos in eins zu fügen. Sladek von Ödön von Horvath. Raus, raus mit dem roten Hund! Judenknecht! Da, da, da, da, da! Zerreißt ihm das Maul! Hey! Bald marschiert die nationale Armee! Hey! Der hat seinen Teil. Noch lange nicht. Aber dem blutet ja bloß die Nase. Das ist nur Vorschuss. Wenn's losgeht, wird das nicht verbluten? Wann geht's denn los? Bald! Das Schlusswort! Los! Sie hätten dich fast erschlagen. Aber das hätte mir leid getan, denn du hast recht gehabt. Und ich hab die Gerechtigkeit lieb. Man muss nur selbstständig denken. Du bist ein sogenannter Idealist. Das war eine große Heldentat, alle gegen einen. Ich habe dich nicht geschlagen. Danke. Bitte. Ich heiße Sladek. Man muss nur selbstständig denken. Ich denk viel. Ich denk den ganzen Tag. Ich bin ein sogenannter zurückgezogener Mensch. Ich rede nur mit Leuten, die selbstständig denken können. Ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Du bist auch allein. Das habe ich bei der Diskussion bemerkt. Wir sind verwandt. Ich habe mir das alles genau überlegt, das mit dem Staat, Krieg, Friede, diese ganze Ungerechtigkeit. Man muss dahinter kommen. Es gibt da ein ganz bestimmtes Gesetz, ein ganz bestimmter Plan. Das ist klar, sonst wäre ja alles sinnlos. Das ist das große Geheimnis der Welt. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Das ist der Sinn des Lebens, das große Gesetz. Es gibt nämlich keine Versöhnung. Die Liebe ist etwas Hinterlistiges. Liebe, das ist der große Betrug. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit. Ich bin nämlich nicht feig. Ich auch nicht. Das weiß ich. Aber du hast da einen Denkfehler. Lach mich nicht aus, bitte. Ich lach nicht. Du denkst nämlich immer daran, das ganze Menschengeschlecht zu beglücken. Aber das wird es nie geben, weil doch zu guter Letzt nur ich da bin. Es gibt ja nur mich, den Sladek. Das Menschengeschlecht liebt ja nicht den Sladek. Und wie es um den Sladek steht, so geht es den Völkern. Es liebt uns zurzeit niemand. Es gibt auch keine Liebe. Wir sind verhasst, allen. Was verstehst du unter dem Wir? Das Vaterland. Was verstehst du unter Vaterland? Zu guter Letzt mich. Das Vaterland ist das Land, wo man geboren wird und dann nicht heraus kann, weil man die anderen Sprachen nicht versteht. Nämlich alle Theorien über den sogenannten Marxismus, die kommen für mich heute nicht in Betracht, weil ich selbstständig denken kann. Du denkst zu selbstständig. Man muss. Man muss. Es kann ja sein, dass mal wieder alle armen Leute gegen die Reichen ziehen, aber das ist, glaube ich, aus. Sie haben ja die Roten erschlagen. Bist du für diese Republik? Das ist noch keine Republik, das wird erst eine. Das ist nichts und wird nichts, weil es nämlich auf einer Lüge aufgebaut ist. Was für eine Lüge? Dass es eine Versöhnung gibt. Wenn es keine Versöhnung gäbe, so müsste man sie erfinden. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Heute sind alle Staaten gegen uns. Sie drücken uns zusammen, weil wir wehrlos sind. Das ist dann immer so. Es würde nicht schaden, wenn noch einige Millionen fallen würden. Wir sind nämlich zu viel. Wir haben keinen Platz. Wir verbreiten uns, als hätte es keinen Weltkrieg gegeben. Es wird bald alles eine Stadt, das ganze Deutsche Reich. Wir sind wirklich zu viel. Schade, dass der Krieg aus ist. Bist du ein Mensch? Ich bin ein Mensch. Es ist aber immer Krieg. Es gibt auch Frieden. Ich erinnere mich nicht daran. Dann tust du mir leid. Warst du Soldat? Nein, als der Krieg ausbrach, war ich 12 Jahre alt. Ich sehe nur älter aus. Du gehörst verboten. Dass ich mal verboten werde, ist schon möglich. Weil ich zu viel weiß. Kennst du die Schwarze Armee? Das darf man nicht sagen. Aha. Warum? Ich habe gehört, dass sich draußen auf den Feldern Soldaten sammeln. Sie haben Kanonen und Maschinengewehre und tragen die Kokarde mit dem Adler der Republik verkehrt. Stimmt's? Ich habe gehört, dass diese Soldaten siegreich nach Paris marschieren wollen. Über die Leiche des eigenen Volkes. Das geht dich nichts an. Doch, doch, sogar sehr. Sie nennen sich die Schwarze Armee, weil sie nur als Geheimnis existieren können. Und der es verrät, der stirbt. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Man sollte jede Armee verraten, du Soldat. Du bist ein sogenannter Idealist, du Schuft. Judenknecht, roter Hund. Stehen geblieben! Ach, Sie sind hier das Oberkommando. Zu Befehl. Judenknecht, mein Herr. Werde ich wieder geprügelt. Ich werde mich nicht entschuldigen, dass Sie misshandelt worden sind, aber ich missbillige es. Sie sind sogenannter Pazifist? Ja. Sie verraten aus Prinzip. Aus Prinzip. Die eigene Armee. Jede Armee. Sie Narr. Zerreiß mir das Maul! Da! Zerreiß es dem bezahlten Subjekt! Husch! Ihr schafft ihn jetzt in den Bunker, aber dass ihm nichts widerfährt. Verstehst du? Nein, Bunker ist Bunker. Später. Ich will ihn verhören. Fuck. Könnte man Herrn Sladek sprechen? Er muss jeden Augenblick kommen. Sie sind Frau Schramm. Ja. Angenehm. Schramm, schramm, schrimm, schrimm, schrimm, schrimm, schrumm, schramm. Das war meine Schlager vor ein paar Jährchen. Sie sind seine Wirtin? Ja. Sonst nicht? Wieso? Ich dachte, Sie wären Witwe. Er ist vermisst. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Wie war das? Ich kenne Sie vom Sehen. Wer bin ich? Sie wollen aus dem Sladek einen Soldaten machen. So? Das habe ich alles beobachtet. Was? Alles? Ich finde es sehr richtig, dass die Regierung die Bevölkerung auffordert, alle Waffen abzuliefern. Ich würde jede versteckte Patrone anzeigen. Sofort. Was wissen Sie über versteckte Patronen? Sie werben für die Schwarze Armee. Es gibt keine Schwarze Armee. Doch. Ich warne Sie. Ich bitte Sie, lassen Sie mir den Sladek. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Wenn sich eine Frau in meinem Alter an einen jüngeren Mann hängt, so ist das immer mütterlich und sie lässt ihn nicht aus den Augen. Der Sladek ist ja noch ein Junge, der sich an nichts erinnern kann als an Krieg. Er kann sich den Frieden ja gar nicht vorstellen, so misstrauisch ist er. Ist der Sladek Ihr Eigentum? Wen ich liebe, der gehört mir. Will er Ihnen gehören? Wie meinen Sie das? Der Sladek ist ausgewachsen. Denkt nicht daran. Das hat er Ihnen gesagt? Anna! Befragen Sie ihn selbst. Bitte, bitte sagen Sie dem Sladek kein Wort, dass ich weiß, dass er von mir will. Bitte, bitte sagen Sie ihm doch, er wäre zum Soldaten untauglich. Sagen Sie es ihm, bitte. Bitte lassen Sie ihn hier. Ihre Soldaten werden auch ohne Sladek marschieren, aber ich habe schon mal alles für das Vaterland geopfert. Ich lasse mir nichts mehr rauben. Ich verrate die ganze Schwarze Armee. Noch heute. Kaum. Der Herr wartet schon auf dich. Wo warst du so lange? Ich habe mich geärgert. Wer hat dich geärgert? Freut dich das? Mich? Lass uns allein, bitte. Nicht nötig, Sladek. Frau Schramm hat mich soeben gebeten, dir mitzuteilen, du seist untauglich zum Soldaten, da sie sonst alles verrät. Anna! Nein, so ein Schuft. Ich weiß, dass du das Maul gehalten hast, aber Frau Schramm hat dir nachspioniert. Dadurch zwingt uns Frau Schramm, uns mit ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen. Verstanden? Sladek, bist du tauglich? Tauglich! Nach wie vor. Wir treffen uns beim Fräulein. Auf Wiedersehen. Was ist das für ein Fräulein? Das Fräulein, das ist ein Lokal. Lüg nicht. Du wirst noch blöd vor lauter Eifersucht. Sladek, ich habe so Angst um dich. Ich sehe sehr, wie hungrig dich die Weiber anschauen. Ich bin dir treu. Nein, du nimmst nur Rücksicht, aber dann wünschst du, ich soll nicht mehr sein, du. Du wirst einfach weggehen, ich werde dich überall suchen und nirgends finden. Anna, weißt du, was das heißt, eine Armee vor dem Feinde zu verraten? Weißt du, was die Soldaten mit dem Verräter tun? Sie sollen mich erschlagen. Sie werden dich erschlagen. Das liegt an dir. Bleib, bitte. Und ich verrate nichts. Du bist meine erste Liebe. Sei nicht boshaft. Ich bin nicht boshaft. Ich wollte nur sagen, dass die erste Liebe eine riesige Rolle im Leben spielt, habe ich gehört. Sladek, du bist schon tot. Warum? So sag es doch, sag, dass alles aus ist. Aus, aus. Sagst du? Ich kann's nicht. Wie dumm ich bin, wie dumm. Es ist nicht aus. Und keine Rücksicht, quäl mich nicht, sag's endlich, lass mich los. Gut, es ist aus. Schau mich an. So wird's nicht anders. Doch. Du weißt immer alles besser. Du kannst nicht lieben. Du kannst nur lieb sein. Genügt das nicht? Ist doch alles nicht wahr. Ist doch alles anders. Komm, komm, gib mir einen Kuss. Das war doch kein Kuss. So, so. Was tust du? Was fällt dir ein, wenn ich dich küsse? Ich küsse nicht gern so. Du bist so sinnlich. Du Schwein. Du Schwein. Ich bin ein Schwein. Soldaten. Wir sehen nur so aus. Ich liebe die Uniform. Wenn es wieder Krieg gäbe, das wäre fein. Sie werden es noch erleben, Mädchen. Ich wäre auch glücklich mit einem Manöver. Die Herren sind doch Soldaten. Wir sind keine Soldaten, dumme Kuh. Die Herren haben doch Uniform. Wir haben uns nur noch nicht umgezogen seit dem Krieg. Oh, pfui, wie bekannt. Sie heißt Schramm, wohnt in der Prinzenstraße 6 und hat sich an den Slade gehängt. Sie ist im gefährlichen Alter und könnte für ihren Bubi auch sterben. Schöner Abend heute Abend. Ja, ein schöner Abend. Sie weiß alles. Vielleicht auch das, was ihr bevorsteht. Sie wird trotzdem jede versteckte Patrone der Republik abliefern und die Armee verraten. Ein schöner Abend. Heute Abend. Ich verstehe, Leutnant. Es ist ein schöner Abend heute Abend und es wird für manches Kind keinen schöneren mehr geben. Was, wenn Sladek nicht kommt? Er kommt. Er hasst sie nämlich. Warum? Warum hasst man einen Menschen? Entweder weil er einem nichts gibt oder zu viel gegeben hat. Sie wird ihn ausgehalten haben. Sie muss mal sehr geil gewesen sein. Das Schandweib gehört totgeprügelt. Könntest du sie totprügeln? Im Interesse des Vaterlandes jederzeit. Halt mein Wort, ich bin da. Das freut uns außerordentlich, Sladek. Und wie geht es der gnädigen Frau? Es ist aus, radikal. Man gratuliert. Danke. Du weißt, was mit einer gnädigen Frau geschieht, die Soldaten vor dem Feinde verrät? Sie hat noch nichts verraten. Aber sie wird uns verraten. Wenn sie uns verrät, so gebührt ihr nichts anderes. Soll man warten, bis einen der Feind vernichtet? Nein. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Also? Also. Zur Sache. Du wartest hier. Wir haben es nur zu melden und sind in 2 Stunden wieder da. Dann erlauben wir uns, der gnädigen Frau unsere Aufwartung zu machen. Du hast doch den Schlüssel. Ja. Du lässt die Haustüre offen, verstanden? Wir warten unten 10 Minuten. Dann wirst du einen Pfiff hören. Und dann sind wir auch schon droben. Du musst dir etwas vorspielen, damit sie nur nichts ahnt und schreit. Sie ist nämlich raffiniert. Das weißt du ja. Sag ihr, Du seist zurückgekehrt, hättest alles bereut, es ist alles ungeschehen und du liebst sie. Verstanden? Ja. Sladek, falls du es dir überlegen solltest... Ihr müsst solltest. Mir nicht drohen. Ich habe keine Angst. Ich habe mir das alles genau überlegt und kann selbstständig denken. Das ist anerkannt. Es spielt keine Rolle. Oho, zahlen! Es wird Zeit. Wir sind eine Familie. Auf Wiedersehen, die Herren. Wiedersehen. Der Herr kennt die Herren? Das waren doch Soldaten, nicht? Oder? So antworten sie doch, sind sie taub? Ja. Die Männer heutzutage sind alle so originell. Was wünscht der Herr? Trinken wir eine Flasche Wein? Was kostet das? 1 Milliarde. Und was kosten Sie? Wie meint das der Herr? Ich habe gehört, dass Sie sich für 1 Milliarde ausziehen. Manche Herren trinken lieber Wein. Ich nicht. Ich krieg nämlich keinen Rausch, ich speie nur alles voll. Dann ziehe ich mich lieber aus. 1 Milliarde ist viel Geld. Der Herr sind Kaufmann? Ich bin kein Schieber. Also redlich verdient? Nein. Geschenkt? Nein. Es geht mich auch nichts an. Ich habe die Milliarde gestohlen. Ich kenne nämlich eine Witwe, die hat noch 3 im Schrank. Sie verdient sehr schön und liebt mich. Das heißt, es gibt keine Liebe. Es ist ein glattes Geschäft. Sie hat sich den Sladek gekauft. Sie will herrschen, darum lässt sie mich um jede Million betteln. Da habe ich die Milliarde gestohlen. Sie gehört mir. Ich bin im Recht. Gib mir die Milliarde. Zieh dich aus. Hernach? Nein. Hernach wird man geprellt. Du hast viel mit schlechten Frauen verkehrt. Eigentlich nur mit Huren. Pfui, sowas sagt man nicht. Sie weiß, dass ich fort will, aber sie sieht es nicht ein. Ich bin zu rücksichtsvoll. Alles hat ein Ende, diesmal radikal. Weißt du, was das Furchtbarste ist? Wenn man will und nicht kann. Lach nicht. Aber das ist doch komisch. Nein, das ist tragisch. Wenn etwas schon lange tot ist, vielleicht nie gelebt hat und man redet damit, als wäre es gesund. Sie hat es gewusst, dass sie nur winseln muss und ich verliere die Kraft, weil ich ein anständiger Mensch bin zu guter Letzt. Aber damit Geschäfte machen, das ist ein Verbrechen. Du musst wenig gearbeitet haben, um auf solche Gedanken zu kommen. Ich habe noch nie richtig gearbeitet. Sie hat es nicht gern gesehen, dass ich was verdiene. Sie hatte Angst, ich könnte ohne sie leben. Sie hat mich lieber ausgehalten. Das ist das berühmte mütterliche Gefühl, auch so ein Verbrechen. Das ist mir alles zu hoch. Gib mir die Milliarde. Du hast so eine schöne Haut. Ich bin noch ein Sonntagskind. Ich nicht. Du bist so weich. Das hat jede Frau. Nein, nicht jede. Was der kleine Mann für große Augen hat. Schau mich an. Wohin schaust du denn? Ich schau dich an. Nein. Doch. Du schaust mich an und doch nicht an. Hinter mir ist nichts. Ich glaube, du findest den richtigen Kontakt zum Weibe nicht. Möglich. Gib mir die Milliarde, dann ziehe ich mich aus. Nimm. Danke. Du bist ein einsamer Mensch, musst öfters kommen, sonst wirst du noch melancholisch. Das Weib ist die Krone der Schöpfung. Zieh dich ganz aus. Nein, heute regnet es und ich bin sehr empfindlich. Zieh dich ganz aus. Nein, ich werde krank. Ich habe dir die Milliarde gegeben und du hast versprochen. Nichts habe ich versprochen. Willst du, dass ich mir den Tod hole? Das geht mich nichts an. Ich lass mich nicht betrügen. Schrein's nicht so mit mir, sie. Kusch! Krone der Schöpfung. Ich bin doch kein Hund. Ich bin ein Mensch. Sieh hinaus. Zurück. Oder ich schrei. Ich schrei, du Lump, du Dieb hier. Ihr wird nicht gehasst. Ihr wird geliebt. Anna. Ich bin gekommen, um wieder bei dir zu bleiben. Das ist nicht wahr. Doch. Wo warst du? Bei den Soldaten. Ich habe mir das alles überlegt. Was willst du von mir? Was denkst du jetzt? Dass alles wieder gut wird. Das gibt es nicht. Ich hab dich lieb. Nein. Nein. Ich lüg nicht. Heute Abend hättest du mich erschlagen können. Ich hab dich nie gehasst. Doch. Und mit Recht. Ja. Mit Recht. Ich bin dran schuld. Das war nicht recht von mir, dass ich dich mit aller Gewalt hielt. Dass ich daran dachte, mit dir ein Leben lang zusammen. Ja, ich hätte längst abtreten müssen, aber ich dachte nur an mich. Ich habe dich gequält. Na, ich war dir überall im Weg. Verzeih mir. Es ist mir plötzlich klar geworden. Geh, bitte. Das ist sicher nur so ein plötzliches Gefühl für mich. Das bildest du dir ein. Es ist aus. Warum bin ich nicht jünger? Das Leben ist grausam. Du bist eine andere Welt. Du siehst anders, hörst anders, denkst anders. Geh, Sladek. Geh, wohin du willst. Es ist wirklich nicht schön hier. Ich halte dich nicht. Marschier mit deinen Soldaten. Ich werde keine einzige versteckte Patrone anzeigen. Ich verrate nichts. Geh. Bitte. Ich bleib zurück. Du bist jung. Ich bin schon grau. Zwischen uns stehen 100 Jahre. Patrick, was ist das? Was ist das? Das ist das. Halt! Verrat uns. Du schlechter Mensch. Hey! Hände hoch. Was sollte das? Halt? Weil sie unschuldig war. Das gibt es nicht. Doch. Seit wann? Seit 2 Minuten. Und? Ihr könnt nichts dafür. Das rettet dich, du Idiot. Sonst. Ich hab keine Angst. Ich bin nicht feig. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Raschwort. Sie hat sich bemacht. Raschwort. Radikal. Wann passe ich meine Uniform? Das wird eine Gala-Uniform, du Gardist. Nimm Platz. Herr Sladek. Wir sind bei Muttern. 3 Meter unter der Erde. Ist das hier das Fort? Das Hauptquartier? Zu Befehl. Bist du nervös? Nein. Wann fasse ich die Uniform? Es müssen noch einige Formalitäten erledigt werden. Was für Formalitäten? Halt! Wohin? Ich muss mal. Du bleibst. Aber ich muss. Du bleibst. Beherrsch dich. Wieso? Befehl. Wir haben Befehl, einen gewissen Sladek schärfstens zu bewachen. Du bist gefangen. Gefangen? Vorerst. Was habe ich denn getan? Eine große Dummheit, du Idiot. Dass sie unschuldig war, hast du gesagt. Es gibt viele Unschuldige, du Trottel. Auch an Halsentzündungen sterben Unschuldige. Aber so darf man nicht denken, du Maulesel. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Wie oft sagst du das in einer Stunde? Es dreht sich ja nur um Formalitäten. Aber solche Formalitäten werden hier mit besonderer Liebe behandelt. Sladek, ich habe erfahren, dass du der Überzeugung bist, die Landesverräterin Anna Schramm sei unschuldig hingerichtet worden. Sie wollt nichts verraten, hat sie mir gesagt. Ich glaube keiner Frau, aber diesmal war es eine außerordentliche Ausnahme. Sie war also unschuldig? Ja. Und? Da gibt's kein Und. Es lässt sich nämlich nichts ändern. Und wenn es sich ändern ließe? Man kann nicht. Du hast Halt gerufen. Weißt du, dass ein solches Halt die nationale Revolution vernichten kann? Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe nur an die Gerechtigkeit gedacht. Es war mir plötzlich, als wären meine Ansichten über die Natur falsch und ich hätte die Wahrheit vergessen. Ich kann nämlich selbstständig denken. Halt das Maul! Du hast nicht selbstständig zu denken. Du bist nur ein Teil. Selbstständige Teile sind überflüssig, also schädlich. Also werden sie vernichtet. Verstanden? Ja. Du bist Soldat. Ja. 3000 Sladeks sind erst ein Regiment. Und betreffst du Unschuld einer Anna Schramm? Für das Vaterland muss jeder Soldat jede Schuld tragen. Jederzeit. Man kann ja nichts dafür. Du hast dafür zu können. Das ist deine Pflicht. Du weißt, was Pflicht ist. Gehorchen. Bedingungslos. Solltest du dich noch einmal unterstehen, Halt zu rufen, so sperre ich dich ein bis zum jüngsten Gericht. Du weißt, wohin. Abtreten. Zu Befehl. Darf ich jetzt austreten? Du darfst. Hauptmann, der Salm lässt fragen, was mit dem Kerl geschehen soll, der drunten liegt. Er hat soeben gestanden. Dass er uns für 50 Dollar an die internationale Kontrollkommission verraten wollte. Das hat er gelogen. Der verrät nichts für 50 Dollar. Hinter dem steht eine andere Macht. Man muss ihn mit besonderer Vorsicht verhören. Soll er noch geprügelt werden? Wer hat ihn geprügelt? Ich nicht. Wer? Rübezahl. Du, ist es wahr, dass dieser Rübezahl gedroht hat, mich glattweg niederzuknallen? Nur für den Fall, dass er kein Geld bekommen sollte. Er war besoffen. Besoffen oder nüchtern? Du hast das gehört. Ich war dabei. Ich muss darauf bestehen, dass mir dergleichen sofort gemeldet wird. Ruhe, Herr General, Ruhe. Wagst du es denn, einen derart verdienstvollen Mann zu bestrafen? Und wenn ja, kannst du es? Nein, du kannst dich nur lächerlich machen, sonst nichts. Majestät, ich habe soeben gehorcht. Du bekommst deinen Teil. Abtreten. Drohst du mir? Du mir? Zurück! Hinaus! Bell nicht, Pinch, und bell nicht. Sonst schlage ich dir die Koppel um das Maul, dass dir das Gott mit uns in der Fresse steht. Der Bundessekretär. Hauptmann, ich habe Ihnen Beweise ehrlichster Bewunderung zu überbringen. Man ist begeistert. Diese prachtvolle, erhebende Stimmung in jeder Ihrer Versammlungen. Wer ist begeistert? Die maßgebende Stelle. Sie sehen, ich bin bereit. Die politische Verantwortung fordert, für die bewaffnete Aktion den günstigsten Augenblick abzupassen. Ich warte. Vorerst. Offiziell muss die maßgebende Stelle derzeit republikanisch tun, um inoffiziell die Regierung unterhöhlen zu können. Sie können praktisch nur bestehen, weil und solange sie offiziell nicht bestehen. Vorerst existieren sie überhaupt nicht. Sagen Sie der maßgebenden Stelle einen schönen Gruß. Und wenn sich die verkalkten Exzellenzen nicht bald einigen, dann fange ich an zu existieren. Die nationale Revolution bin ich. Hauptmann? So schlachten Sie mich doch ab. Was wollen Sie denn noch von mir? Sie werden nicht geschlachtet. Nein, totgeprügelt. Ich weiß, wer Sie sind. Es ist gelogen, dass Sie das Vaterland für 50 Dollar verkaufen wollten. Sie hätten es auch ohne einen Papierpfennig verraten. Sie sind Agent der Dritten Internationale. Nein. Sie spielen nur die Rolle des gemeinsten Verräters, um Ihre Genossen zu schützen. Lassen Sie mich die Waffenlager der Kommunistischen Partei erfassen. Und Sie sind auf der Stelle begnadigt. Auf Ehrenwort. Kommunisten haben keine Waffen mehr. Spartakus ist tot. Gibt es keine Rote Armee? In Russland. Und in Deutschland? Nein, ich bekämpfe jeden Terror, auch den Roten. Mit was denn? Mit der Kraft der Idee. Sie sind sogenannter Pazifist. Das heißt ein Schuft ohne vaterländisches Verantwortungsgefühl. Ich bin Pazifist, das heißt Verantwortungsgefühl für den einzelnen Menschen. Der Einzelne ist eine Null. Es geht um Millionen Einzelne. Das Volk ist das Vaterland und Krieg ist das größte Verbrechen am Volk. Krieg ist ein Naturgesetz. Und wäre es ein Naturgesetz, so bekämpfe ich eben die Natur. Sie wollen zurück, ich vorwärts. Ihre Zeit der Raubritter ist in Blut und Dreck zusammengebrochen. Es ist noch tiefe Nacht, aber wer die Nacht überlebt, der wird die Diktatur der Menschenrechte schauen. Wollen Sie auf meine Bedingung eingehen? Ich kann ja nicht. Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin allein. Weshalb hätten Sie denn gesagt, Sie wollten alles für 50 Dollar verraten, wenn Sie niemanden zu beschützen hätten? Ich habe gelogen, weil ich wusste, dass es damit aus ist. Ich wollte möglichst rasch totgeprügelt werden. Es war reiner Egoismus. Pazifismus ist Egoismus. Richtig. Ich bin zu meinem persönlichsten Vergnügen hier, wie Sie ja wissen. Sie sind verrückt. Gemeingefährlich verrückt. Glauben Sie denn, Sie Narr, dass es jemals Frieden geben wird? Nein, das glaube ich nicht. Ich bitte, das Verhör zu unterbrechen auf kurze Zeit. Ich habe einen zu schweren Kopf. Man hat mir nämlich auf den Kopf geschlagen. Das kommt davon. Sladek! Zum Befehl! Falls die anderen zurückkommen sollten, so melde ihnen, du hättest Befehl, dass niemand diesen Mann in irgendeiner Form verhören darf. Du hast das durchzuführen. Verstanden? Zum Befehl! Hier verhöre nur ich. Ich danke auch sehr, dass du mich nicht verraten hast. Ja, dass du nämlich nicht gesagt hast, dass du mich kennst. Ich hätte dadurch Unangenehmes gehabt. Ich wäre nämlich leicht in einen Verdacht gekommen, der ja gar nicht stimmt, weil wir uns doch nur kennen, aber immer das Gegenteil denken. Wieso? Das weißt du doch. Nein. Das gibt es doch nicht. Wer bist du? Ich? Ja, du. Du kennst mich nicht? Nein. Ich hab dich gleich erkannt. Ich bin der Sladek. Sladek? Kenn ich nicht. Du hast dich mal zur Diskussion gemeldet. Man hätte dich fast erschlagen, aber das hätte mir leid getan, denn ich habe die Gerechtigkeit lieb, obwohl es sie nicht gibt. Wir haben debattiert. Ich rede nämlich nur gern mit intelligenten Menschen, die selbstständig denken können, obwohl man das nicht soll. Ich erinnere mich an jedes Wort. Deine Nase hat geblutet. An dich kann ich mich nicht erinnern. Das tut mir leid, dass du mich vergessen hast. Ich bitte um Verzeihung, aber ich kenne so viele Menschen. Bitte, bitte. Der Einzelne zählt ja auch nichts, das ist natürlich, obwohl man da komische Erfahrungen machen kann. Es freut mich, dass du zuvor gesagt hast, du glaubst nicht daran, dass es jemals Frieden geben wird, dass es also nur Gewalt gibt und sonst nichts, dass du dich zu meiner Ansicht über den Sinn des Lebens bekehrt hast. Das freut mich. Hörst du mich? Ja. Der intelligente Mensch gibt seinen Denkfehler zu. Ich denke heute auch etwas anders, obwohl ich immer recht gehabt habe. Aber es war alles durcheinander. Ich habe mich mit dem Vaterland verwechselt. Es wird zwar immer gemordet, weil man ja nicht anders kann, aber das darf der Einzelne nur als Teil. Obwohl ja ganz zu guter Letzt alles für den Einzelnen ist. Es ist aber komisch, dass wenn man sich als Teil selbstständig macht, zum Beispiel beim Morden, man das Gefühl hat, als sollte man doch anders tun. Obwohl man doch muss. Das ist sehr kompliziert. Hörst du mich? Ja. Zum Beispiel, für das Vaterland darf der Einzelne als Teil zum Beispiel jeden Mord begehen, jederzeit. Ich war mal bei der Hinrichtung einer Landesverräterin. Das war eine Frau. Mhm. Eine Landesverräterin gehört im Interesse des Ganzen erledigt. Das ist doch klar, es war auch alles in Ordnung. Auch wenn sie unschuldig gewesen sein sollte, aber wir konnten nicht anders, wir mussten sie hinrichten. Das sind manchmal so Umstände. Das ist jetzt nur für dich persönlich, weil, wie gesagt, du selbstständig denken kannst und vielleicht das verstehst. Nämlich, ich verstehe alles. Nur das nicht, dass es mir manchmal ist, als hätten die Leute, die diese Frau hingerichtet haben, obwohl sie doch vollkommen im Recht waren, weil sie nicht anders tun konnten, doch Unrecht getan. Das ist sehr interessant. Sehr. Wer war diese Frau? Das ist Geheimnis. Dieses Ganze, verstehst du, ist nur unter uns. Meinst du? Das habe ich nur dir gesagt, bitte. Warum? Es ist nur unter uns beiden. Ich danke dir für das große Vertrauen. Du wirst mich nicht betrügen. Wieso? Bitte! Du betrügst dich selbst. Du denkst als Teil zu selbstständig. Davon werden deinesgleichen blöd. Jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt erst? Ja, du bist der Sladek. Ja? Das ist sehr interessant. Das ist alles nicht wahr. Das ist alles ganz anders gewesen. Das war alles für das Vaterland? Ja, aber es gibt keine Gerechtigkeit. Es ist arg, dass man denken kann. Sladek, was wollte er von dir? Er hat nur gefragt, wann er wieder verhört wird. Jetzt. Hauptmann, es stinkt, wir sind umzingelt. Umzingelt? Wer? Wir? Wir. Glotz nicht. Wer hat uns umzingelt? Die anderen. Sie haben Artillerie aufgefahren um unser ganzes Fort. Was sind das für Soldaten? Reguläre. Reguläre? Sie haben einen Parlamentär gesandt mit der weißen Fahne. Es hätten wir Krieg. Es stinkt, Herr General. Im Auftrage der maßgebenden Stelle habe ich Ihnen den Beschluss zu überbringen, betreffs Ihrer zukünftigen Verwendung, wenn ich mich so ausdrücken darf. Da sich die innenpolitische Lage derart konsolidiert hat, dass zur Niederschlagung einer kaum zu erwartenden Linksrevolution die vorhandenen regulären Machtmittel des Staates vollständig ausreichen. Andererseits die außenpolitische Lage... Meine Soldaten sind keine Nachtwächter. Das ist die Armee der nationalen Revolution. Die maßgebende Stelle wird ihr Möglichstes tun betreffs Unterbringung ihrer Leute in einem bürgerlichen Beruf. Das habe ich erwartet, dass ich wieder verraten werde. Sagen Sie der maßgebenden Stelle, dass ich auf die Festigung der bürgerlichen Wirtschaftsordnung pfeife und dass ich kämpfen werde, bis Deutschland wieder gefürchtet wird. Ich mache Sie aufmerksam. Falls Sie sich nicht freiwillig auflösen, so haben wir die Gewalt. Mit Artillerie. Ich weiche nicht. Ich mache Sie aufmerksam, dass die Inflation anfängt aufzuhören. Ergeben Sie sich. Sie tragen die volle Verantwortung für ein völlig sinnloses Blutvergießen. Es ist deutsches Blut. Lieber deutsches Blutvergießen als die nationale Wiedergeburt vernichten. Ich fürchte mich nicht. Sollten Sie nicht die weiße Fahne hissen, so eröffnen wir, so gerne wir es vermeiden möchten, das Feuer. Ich übernehme die Verantwortung. Sie werden sie tragen. Jetzt fangen wir an zu existieren. Alef, hier, diese Hunde. Die gemeinsten Verräter sitzen hinter den eigenen Kulissen. Lauf zu Salm. Er soll sofort mit den Seinen... Salm ist fort, als es bekannt wurde, dass wir umzingelt sind. Ausgerückt. Ausgerückt? Wo sind die anderen? Verschwunden. Hast du Angst? Ja. Nur verschwind, feiges Vieh. Zu Befehl, ich löse mich selbst auf. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Hauptmann, ich glaube, es ist Meuterei. Sie haben die Gefangenen befreit. Sie haben mich geohrfeigt, besonders der eine. Sie sagen, man schießt... Hauptmann... Du bist voll Blut. Was ist so? Was wird da? Wie das so? Sie zielen hierher. Sie wollen nicht, dass ich existiere. Sie schämen sich der nationalen Revolution. Marsch, Sadek, marsch. Das gilt nur mir. Nur mir. Mir auch. Wer bist denn du? Nichts. Nichts. Marsch, Sadek, marsch. Ich habe keine Angst. In der Natur wird gemordet, das ändert sich nicht. Wieso? Sie beschießen mich mit Artillerie. Ich existiere. Sie behaupten in Ihrem Artikel, dass eine maßgebende Stelle der Deutschen Republik heimlich Soldaten geworben und ausgebildet hat, die unter dem Kommando eines ehemaligen Hauptmanns eine geheime, sogenannte Schwarze Armee gebildet haben. Sie wagen fernerhin die ungeheuerliche Behauptung, dass diese Truppen zum Schutz ihrer Existenz Selbstjustiz übten. Sie berühren hier auch ein Verbrechen, einen nachgewiesenermaßen ganz gewöhnlichen Mord, nämlich den Fall Sladek. Leider konnte dieser Sladek noch immer nicht verhaftet werden. Leider, sonst würde er es Ihnen selbst erzählen, dass das kein gewöhnlicher Mord war, sondern eine sogenannte Hinrichtung im sogenannten Interesse des sogenannten Vaterlandes. Sie erzählen hier ein Märchen von einer Schlacht mit Artillerie. Das ist kein Märchen. Die Schwarze Armee sollte die Republik stürzen. Das ist krankhaft. Es gab keine Schwarze Armee. Denn jeder Deutsche hat die Pflicht zu wissen, was dem Deutschen Reiche schadet. Zeigt er dafür kein Gefühl, so ist er entweder ein gemeingefährlicher Fantast oder ein Feind des Landes. Sie hindern des Deutschen Reiches Wiedererstarkung, indem das Ausland Kraft solcher Artikel an unserem aufrechten Verständigungswillen zweifelt. Mein Artikel kämpft für den ehrlichen Frieden, gegen lichtscheue Machenschaften. Es gab keine Schwarze Armee. Alle Ihre Behauptungen sind glatte Fälschungen. Ich selbst sollte ja ermordet werden. Ich werde alles beweisen. Ich warne Sie. Sie sind eines Verbrechens des versuchten Landesverrates angeklagt. Beweisen Sie mir aber, dass es tatsächlich eine schwarze Armee gab, so sind Sie eines Verbrechens des vollendeten Landesverrates überführt und kommen kaum unter 2 Jahren Zuchthaus davon. Ich kann also nur verurteilt werden? Nur, so oder so. Es gibt also keine Verteidigung? Keine für Landesverräter. Sie sind also Terrorist? Ich muss. Sie bekämpfen also den Staat an sich? Ihren Staat. Es gibt nur einen Staat. Und der wird sich zu schützen wissen. Auch der Wurm krümmt sich, wenn er getreten wird. Was? Du willst um das Kap der guten Hoffnung herum nach Südamerika? Ich denke. Um das Kap der guten Hoffnung? Nach Nicaragua. Ich fahre auch anderswohin. Nur möglichst bald, bitte. Hier ist es nicht schön. Wer bist du denn? Ich? Du. Warum? Darum. Bist du nicht der Kerl, der bei der Frau, der Witwe... Die alte Schraube hatte sich in ihren Aftermitte verknallt. Aber plötzlich fiel es auf, dass ihr Fräulein tochterträchtig war. Du siehst so aus, als ob... Das war in Triest. Nein, das ist ein sogenannter Irrtum. Ich war noch nie in Triest. Ich habe ja nur gefragt, ob ihr mich mitnehmen wollt als irgendetwas. Wie eine Kiste. Ihr seid doch Matrosen. Ich kann auch etwas kochen. Aber ich trage auch Kohlen, wenn es sein muss. Nur fort. Du hast was ausgefressen. Was? Wieso? Was wird man uns für dich zahlen? Für mich? Wer? Der Staatsanwalt. Ich habe doch nichts getan. Obwohl auch Belohnungen auf die Ergreifung unschuldiger Verbrecher ausgesetzt werden. Es werden, glaube ich, sehr viele verfolgt, schuldig und unschuldig. Das lässt sich nicht anders organisieren. Dass ich aus Europa will, das hat einen sogenannten bevölkerungspolitischen Grund. Es ist nämlich zu eng hier. Ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, man müsste ein Fenster aufmachen, damit frische Luft herein kann. Es ist zu dumpf hier. Nehmt mich mit, bitte, nach Nicaragua. Wir fahren nicht nach Nicaragua. Wir fahren überhaupt nicht. Ihr seid doch Matrosen. Rindvieh. Wieso? Wir warten doch genau wie du, dass sich manches ändert. Wir würden nach Nicaragua rudern, sogar um den Kap der guten Hoffnung herum. Aber heute trifft auf 100 Matrosen ein Kahn. Ihr habt also auch nichts zu tun? Weil wir faul sind, hat neulich ein Professor gesagt. Da hat er sich geirrt. Wir sind nämlich nicht faul. Wir sind zu viel. Auch wenn wir faul wären. Das war eigentlich mein erster wirklicher Gedanke auf der Welt. Wenn wir 20 Millionen weniger wären, das wäre fein. Wir sind um 10.000 zu viel, aber diese 10.000 wiegen 20 Millionen. Ich habe Hunger. Der große Dampfer. Der fährt bald fort und lässt so manchen zurück, der Dampfer. Ob der Dampfer nicht doch vielleicht untergeht? Ja, Sladek, wenn du als Einzelner draußen stirbst, dann wirst du in das Meer geworfen mit einem Kranz. Das ist ja bekannt. Man sollte so durch das Meer durchschauen können, so bis 5000 Meter. Das wäre eine Erfindung. Ich wette, dass wir umsonst warten. Der bringt es doch fertig, sich freiwillig zu stellen. Der Hauptmann ist zwar eitel, aber zu guter Letzt intelligent. Ich habe den Pass besorgt und alles andere. Wir sind schändlich betrogen. Rein juristisch waren das nämlich korrekte Morde. Und der Staatsanwalt wird nicht umhin können, anzuklagen. Salm ist schon drüben. Sein Vetter ist Farmer. Ist es wahr, dass der kleine Horst tot ist? An Malaria. Ich habe gehört, dass ihn der Rübezahl bei der Überfahrt über Bord geworfen hat. Auch möglich. Ich wette, dass er nicht kommt. Keiner kann von mir verlangen, dass ich mich für gemeine Verräter sinnlos opfere. Nicht? Hauptmann. Hauptmann! Was ist das? Ich. Was heißt hier ich? Ich! Hauptmann, ich hab dich gleich erkannt, obwohl es finster ist. Ihr seid auch da, Kameraden. Das ist aber sehr gut, da könnt ihr mir nämlich helfen. Ich muss nämlich fort in eine andere Welt. Ich habe zwar eigentlich nichts getan, aber selbst das, was ich getan haben soll, das habe ich ja alles für ein Vaterland getan, wofür ich verfolgt werde wie ein gemeiner Verbrecher. Derweil war doch das alles ideal. Was habt ihr denn? Was hast denn du? Ich? Ich bin doch der Slar der Kameraden. Ich bin nicht dein Kamerad. Ich kenne dich. Himmel, halt das Maul! Du kennst ihn nicht! Was soll denn das? Ich kenne dich. Du bist der feige Hund, der als erster nach der weißen Fahne schrie. Ich werde diese Fresse nie vergessen. Das ist ein Irrtum. Du bist der! Diese Fresse! Nein, das ist nicht der. Ich bin ein anderer. Da hast du den anderen! Einer wie der andere. Ist der das wert, dass du hängst? Fort, wir kennen keinen Sladek. Wenn einer das Talent hat, verwechselt zu werden, so ist das schlimm. Es erinnert sich keiner an ihn. In diesem Fall an den Sladek. Alles an ihm wird radikal vergessen. Es kommt ja auch nicht auf so einen einzelnen Sladek an. Trotzdem... Nein, es hat keinen Sinn mehr zu denken. Ich wollte, ich könnte bis Nicaragua schwimmen. Warum bin ich kein Fisch? Im Namen des Gesetzes, Sladek, ich verhafte Sie. Mich? Sie, leugnen Sie nicht. Sie sind der Sladek, wir wissen alles. Im Namen des Gesetzes verhafte ich Sie wegen Mord an der Witwe Schramm. Also doch. Widerstand ist sinnlos. Das weiß ich, mein Herr. Ihr Name? Sladek. Geboren? Am 7. Juli 1902 in Hohenstein. Das ist an der Grenze. Beruf? Ich wollte Kellner werden. Und? Ich bin keiner geworden. Sie haben sich von der ermordeten Witwe Schramm aushalten lassen? Nein. Sondern? Sie hat mir nichts geschenkt. Das war nämlich ein richtiges Geschäft, das wir abgeschlossen haben. Das war nur scheinbar, dass ich von ihr gelebt habe, so ohne weiteres. Ich habe ihr nämlich für das alles auch etwas gegeben. Was denn? Mich. Angeklagter, ich warne Sie. Warum? Wieso? Schweigen Sie, Angeklagter. Bekennen Sie sich schuldig. Das ist sehr kompliziert. Da kann man sehr schwer was sagen, weil es zu viel zu sagen gäbe. Es ist alles richtig, dass Anna und ich uns nicht so recht verstanden haben. Wenigstens oft, dass es Streit gab, dass es sogar zu sogenannten Tätlichkeiten kam. Des Öfteren sogar, dass ich ihr auch mal aus dem Schrank was nahm und mit fremden Weibern zu Gartenunterhaltung ging. Das gebe ich alles zu. Denn ich habe die Gerechtigkeit lieb, aber deshalb fühle ich mich nicht schuldig. Wenn ich nämlich so nachdenke, so war das doch nur der Altersunterschied. Meine Herren, als ich sie kennenlernte, war sie um 15 Jahre jünger als zuletzt. Obwohl bis dahin nur 4 Jahre vergangen sind, aber der Reiz war schon eigentlich nach 2 Jahren weg, der natürliche Reiz. Meine Herren, das alles ist doch kein Problem, das ist nur traurig. Angeklagter, Sie leugnen also, die Witwe Schramm ermordet zu haben. Ich leugne es sogar sehr, ich habe noch nie jemand ermordet. Angeklagter, wir können heute laut über jene verworrene Zeit sprechen, wir sehen klar. Jene furchtbaren Tage der Inflation haben wir nun Gottlob überwunden. Das deutsche Volk befindet sich im kraftvollen Wiederaufstieg. Es hat Unglaubliches ertragen und Ungeheures vollbracht. Ich kann trotz Wiederaufstieg und so weiter nur sagen, dass ich sozusagen unschuldig bin. Sozusagen? Ich habe immer darüber geredet, dass in der Natur eben gemordet wird und dass sich das nicht ändert. Aber meine Herren, ich war sehr dagegen. Als ich hernach mit den 4 Soldaten in jenem Auto nach dem Hauptquartier fuhr, da hat es schaurig geregnet in der Nacht. Ich werde das nie vergessen. Die 4 Soldaten sind verschollen. Alle. Ich glaube, in Nicaragua. Sie gestehen also, dass Sie in jener Nacht mit 4 Soldaten in der Prinzenstraße erschienen sind und dass diese 4 Soldaten die Witwe Schramm ermordet haben? Ja. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ich? Zuerst, dass man sie umbringen muss. Das genügt. Nein, das genügt nicht, denn hernach war ich sehr dagegen. Aber da war schon alles vorbei. Ich habe sogar Halt gerufen, denn ich habe an die Gerechtigkeit gedacht. Und wegen diesem Halt hätten sie mich gar auch erschossen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sich nichts ändern lässt. Ich habe aber plötzlich trotzdem Halt gerufen. Es war nämlich nicht mehr nötig, sie umzubringen, weil sie sich überlegt hat, sie hätte nichts verraten, sicher. Was wollte sie denn verraten? Die Schwarze Armee. Ich mache Sie aufmerksam, dass es für das Schicksal des Angeklagten keine Bedeutung hat, den Komplex der sogenannten Schwarzen Armee hier aufzurollen. Mord bleibt Mord und der Mörder ist in jenem Falle persönlich verantwortlich. Aber ich dachte... Sie haben die Witwe Schramm ermorden wollen. Das haben Sie gestanden. Ich habe immer überall gehört, dass der Einzelne nichts zählt, dass er sich für das Ganze aufopfern muss, ob er nun will oder nicht. Aber trotzdem ist da ein Fehler, nämlich der, dass ich hier nun als Einzelner für etwas, was ich als Teiltat getan haben soll. Ich habe nämlich mit all diesen Problemen gerungen. Ich hätte sie nie umgebracht, wenn dies Vaterland nicht gewesen wäre. Ich habe mich ja zu guter Letzt geopfert. Aber das wird nirgends anerkannt. Ohne dies Vaterland hätte es vielleicht zwischen mir und ihr nur einen Wortwechsel gegeben. Höchstens, dass ich ihr eine heruntergehaut hätte und dann wäre das ausgewesen wie jedes Liebesverhältnis. Der Angeklagte ist das Geschöpf einer kranken Zeit. Ich bitte um mildernde Umstände. Für ein Gespenst. Hier sitzt die Zeit der Inflation. Ich bitte, mich als Menschen zu betrachten und nicht als Zeit. Ich bitte, den Angeklagten auf seinen Geisteszustand hin untersuchen zu lassen. Das Gericht beschließt, Zeugen zu vernehmen. Ich protestiere gegen die Vereidigung dieses Zeugen. Ein wegen Landesverrat verurteilter... Und amnestierter. Freilich säße ich noch heute im Zuchthaus, gäb's morgen keine Wahl. Keine Tiraden, bitte! Der Zeuge nimmt es auf seinen Eid, dass ihm der Angeklagte Sladek gestanden hat, die Witwe Schramm ermordet zu haben. Ja. Nein! Schweigen Sie! Ich hab dir nie gesagt, dass ich sie umgebracht hab. Wir müssen uns missverstanden haben. Ich hab dich verstanden. Nein, ich bin unverstanden. Hab ich dir nicht gesagt, dass alles, was ich dir so sag, nur für dich persönlich ist? Du hast das vergessen. Ich habe über das alles nachgedacht, was du dem Hauptmann gesagt hast. Du hast mich sozusagen bekehrt. Zu guter Letzt gibt es wirklich nur den Sladek. Und jetzt? Hier in diesem Saal? Du hast mich sozusagen bekehrt, dass man keine Rücksicht nehmen soll auf den Sladek. Weil sonst das Ganze nicht vorwärts kommt. Wenn nur für das Ganze geopfert werden, wo bleibt denn da der Sladek? Du gehst mich nichts an. Das ist nicht schön von dir. Ich verurteile den Angeklagten Sladek zu lebenslänglichem Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Wieso? Wollen Sie einen Blick in die Zukunft werfen? Dann kommen Sie, meine Damen und Herren, zu Frau Philomena. Ich war schon mal mit den weiblichen Brüsten. Na sowas! Und Gruselkabinett, da steht das Bett von Mama. Warte, warte, nein, nein. Massenlustmörder. Nein, nicht in die Schreckenskammer. Ich vertrage keine Wachsfiguren. Dann schon lieber richtige Verbrecher. Habt ihr das gelesen? Da ist schon wieder einer ausgerissen. Ein Mörder. 2 Jahre gesessen. Und dann hat er einen Geldbriefträger überfallen. Er hat gleich alles gegeben, sodass er jetzt fein heraus ist. Das ist das Beste. Nur alles gleich hingeben. Wer ihn fängt, kriegt 1000 Mark. Ich würde ihn hier kennen. Es reißen zu viele aus. Das ist alles so unwahrscheinlich. Verzeihung. Nichts geschehen. Es gibt überhaupt keine richtigen Männer mehr. Nur gut, dass ich keine Jungfrau mehr sehe. Das Bett vom Harmon würde ich aber schon gern sehen. So geht doch. Ich warte hier. Wir sind gleich wieder da. Warte. Doch die Antworten der inneren Organe aus der Hand lesen lassen. Vergangenheit und Zukunft. Danke. Sehen Sie, das Fräulein interessiert sich schon für Ihre Zukunft. Sogar sehr. Was kostet das mit der Zukunft? Nur 20 Pfennig. Das geht. Also, zeigen Sie. Die Vergangenheit. So machen Sie doch keine Faust. Nein, ich will nur die Zukunft. Ohne Vergangenheit? Ja, ohne. Wie Sie wollen. Ich will. Sie sind aus kultiviertem Hause. Techniker? Dabei aber sehr künstlerisch veranlagt. Mehr sind für Architektur als für Gemälde. Stimmt. Ja, sie leben viel an der See, eigentlich ohne Sorgen, aber sie leiden viel in der Fantasie. Auch das. Ja, das ist eben ihre künstlerische Ader. Verschlossener Charakter, Achtung vor der Weibe, Familiensinn. Und die Zukunft. Sie fahren bald fort. Das steht ganz deutlich da. Sehr weit sogar über das Meer. Sehr reich werden sie. Zwar kaum. Denn dazu sind sie zu fein, zu wenig brutal. Aber sie werden auch fernerhin gut leben und ungefähr 80 Jahre alt werden. Das wäre schön. Na klar. 20 Pfennig bitte. Das wäre auch schön. Das wäre sogar sehr schön, wenn... Verzeihen Sie, wenn Sie ja? mit mir... Sie fahren doch auch gern Karussell. Das wäre doch schön, Fräulein. Das wäre schon schön, aber ich muss auf meine Freundinnen warten. Das ist nicht schön. Es wäre nämlich wirklich sehr schön gewesen, wenn wir jetzt zum Beispiel Karussell gefahren wären. Oder überhaupt, es gibt hier ja so viel zum Sehen, aber so allein, da geht man nur immer an allem vorbei. Ich kenne nämlich keinen Menschen. Sie sind hier fremd? Sehr fremd. In der Zeitung steht, dass in London 7-1 gewettet wird, dass es Ihnen gelingen wird, den Nordpol zu überfliegen. Was? Den Nordpol? Na, Sie wissen doch. Überfliegen? Sie sind komisch. Sehr komisch. Ja, freilich, ich habe nur jetzt länger keine Zeitung gelesen. Ich war nämlich sozusagen unwohl, aber jetzt fällt mir wieder alles ein. Also überfliegen werden Sie in den Nordpol. Ich hoffe es. Ich auch. Himmel, das wird doch nicht regnen. Möglich. Oh, siehst du, dass es regnet? Nein, das ist ja entsetzlich. Das hört wieder auf. Wir könnten ins Kino. Dass aber auch keine von uns einen Schirm mit hat. Ich habe eigentlich noch nie einen Schirm gehabt. Halt! Ich muss Ihre Personalien feststellen. Sie wissen weshalb. Sie wurden beobachtet. Sie haben zuvor Ihr Bedürfnis an der hinteren Wand des Flohzirkuses verrichtet. Warum? Das ist strengstens verboten. Sie haben den Flohzirkus verunreinigt. Ihr Name? Was kostet das? 5 Mark. Ihr Name? Das ist ein sogenannter schwieriger Name, ein sehr langer, sozusagen ein ausländischer Name. Ich bin nämlich gerade im Begriffe nach weit fort... Ihren Pass, Ihre Papiere. Hier. Sladek. Aber das Schiff fährt in wenigen Minuten. Wohin? Nach Nicaragua. Ich habe keinen Fahrschein, ich arbeite mit an der Überfahrt. Sie sind amnestiert? Man hat unter mich einen Schlussstrich gezogen. Hoffentlich fehlt kein Stempel. Es ist in Ordnung. Ich will auch den Flohzirkus nicht mehr verunreinigen. Das ist auch strengstens verboten. Es soll wirklich nicht mehr vorkommen. Sladek von Öden von Horvath. Sladek, Jens Wawritschek. Franz, Lukas Miko. Anna, Andrea Eckert. Hauptmann, Martin Schwab. Knorke, Klaus Höring. Fräulein, Birgit Minichmeier. Bundessekretär, Harald Hart. In weiteren Rollen, Julia Czentschik, Hasja Boric, Heinz-Arthur Boltuch, Sebastian Pass, Michael Pink, Volker Schmidt, Robert Ritter, Wilfried Berger, Uli Jürgens und Tina Nitsche. Tongestaltung Silvia Rosenecker, Hertha Werner und Gerhard Wieser. Regieassistenz Harald Krever. Musik Peter Keitzer mit Anton Burger, Jean de Brousseau und Georg Graf. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2000.